Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 289, an Goethe, Jena, den 4. März. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Abend zu einem schönen und, wie ich nicht zweifle, fruchtbaren Tag. Der heitere Himmel an diesem Morgen hat Sie wahrscheinlich auch belebt und erfreut, aber Sie haben recht wohl getan, noch nicht auszugehen. Es konnte gar nicht fehlen, dass Ihr Gedicht idyllisch endigte, sobald man dieses Wort in seinem höchsten Gehalte nimmt. Die ganze Handlung war so unmittelbar an die einfache ländliche Natur angebaut und die enge Beschränkung konnte, wie ich mir's denke, nur durch die Idylle ganz poetisch werden. Das, was man die Peripetie darin nennen muss, wird schon von Weitem so vorbereitet, dass es die ruhige Einheit des Tons am Ende durch keine starke Passion mehr stören kann. Vielleicht sehen wir sie morgen, es ist mir, ob wir gleich nicht zusammengekommen, doch eine freundliche Idee, sie uns so nah und jetzt in so guten Händen zu wissen. Schlafen Sie recht wohl, S.C.H.